Erster Josaphat starb. Man begrub ihn in der Stadt von David. Sein Sohn Jehoram wurde König. Zweiter Jehoram hatte viele Brüder. Sie hießen Asaja, Jehiel, Sichajahu, Asajahu, Michael und Sephatjahu. Dritter, ihr Vater gab ihnen Gold und Städte. Aber Jehoram wurde König. Er war der Älteste. Vierter Jehoram wurde ein starker König. Dann tötete er alle seine Brüder und einige Beamte. Fünfter Jehoram war 32 Jahre alt. Er regierte 8 Jahre lang in Jerusalem. Sechster, er tat böse Dinge wie Ahabs Familie. Er heiratete Ahabs Tochter. Gott war unzufrieden. Siebter, aber Gott wollte Davids Familie nicht vernichten. Er gab David ein Versprechen für seine Kinder. Achter, in dieser Zeit wollte Edom nicht mehr zu Juda gehören. Sie wählten einen eigenen König. Neunter, Jehoram zog mit seinen Wagen los. Er kämpfte in der Nacht gegen die Edomiter. Zehnter, Edom blieb frei von Juda. Auch die Stadt Libna wollte nicht mehr zu Jehoram gehören. Elfter, Jehoram baute Plätze für falsche Götter. Er brachte die Menschen in Juda weg von Gott. Zwölfter, der Prophet Elia schickte ihm einen Brief. Gott sagte, du folgst nicht deinem Vater. Dreizehnter, du lebst wie die Könige von Israel. Du hast deine guten Brüder getötet. Vierzehnter, Gott wird dein Volk und deine Kinder bestrafen. Er nimmt dir alles weg. Fünfzehnter, du wirst eine sehr schlimme Krankheit im Bauch bekommen. Sie wird lange dauern. Sechzehnter, Gott machte die Philister und Araber wütend auf Jehoram. Sie kamen aus dem Süden. Siebzehnter, sie raubten den Palast aus. Sie nahmen seine Frauen und Söhne mit. Nur Joachas blieb. Achtzehnter, nach 2 Jahren wurde die Krankheit schlimm. Teile aus seinem Bauch kamen heraus. Neunzehnter, er starb unter großen Schmerzen. Das Volk machte kein Feuer für ihn. 20. Er regierte 8 Jahre. Man begrub ihn nicht bei den Gräbern der Könige.